Das ist ja ein großes Thema und ich kann auch nicht versprechen, dass ich das jetzt abschließend behandeln werde. Aber ich will versuchen, nachdem ich mich doch, man kann sagen, 4 Jahrzehnte damit beschäftigt habe. Sie können natürlich jetzt anfangen. Meine Sicht auf diese Problematik im Zusammenhang darzustellen. Dazu fange ich an mit einem autobiografischen Rückblick als Einführung. Wenn Sie hinten mich nicht verstehen können, dann muss ich lauter sprechen. Also, geht es? Bisschen lauter, okay. Also setze ich mich aufrecht hin und dann geht es lauter. Ich war 1971 bis 1976 am PI, also in der Gründungsphase, und habe die, wie ich rückblickend und sagen würde, die notwendige Überstürzung der kritischen Psychologie aktiv miterlebt, bin aber einen anderen Weg gegangen, nämlich den Weg der neuen Kapitallektüre. Ich will das jetzt nicht in die Einzelheiten meiner Biografie mich verlieren, wo es darum ging, wirkliche Wissenschaft dadurch wiederzugewinnen, dass man die Marx'sche Theorie rekonstruierte, erneut aneignete und epistemologisch gründlich reflektierte. Und dieses war schon im Zeichen eines Bewusstseins der Krise des historischen Marxismus, dass es also so einfach, wie es gegangen war, weder in der DDR oder in der Sowjetunion noch im westlichen Marxismus so einfach nicht weitergehen konnte. Außerdem ist vielleicht noch interessant, dass ich damals schon zu den wenigen gehörte, die die damals diskutierte Alternative von gegenstandsbezogener oder wissenschaftsbezogener Analyse zurückgewiesen haben. Und ich habe mich dann in Fragen, abgesehen davon, dass ich dann lange Zeit nicht als Wissenschaftler, sondern als Politiker tätig war, in Fragen der Epistemologie und Praxeologie zurückgezogen und insbesondere die Frage nach der Trennung der Psychologie von der Philosophie als historische und als metaphilosophische bzw. historisch-epistemologische Fragestellung weiter untersucht. Das aber ist nur Hintergrund. Als Hauptthemen möchte ich besprechen die Modelle der Marx'schen Theorie, die Frage, was ist der Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie, dann spezifischer, weil für das Feld der Psychologie relevant, die Problematik der Reproduktion des Arbeitsvermögens in der kapitalistischen Produktionsweise, spezieller noch die Metamorphosen in der Reproduktion des individuellen Arbeitsvermögens, und von dort aus möchte ich dann ein paar Reflexionen über die Zentralität und Problematik des Gegenstandsbezugs der Psychologie anschließen. Modelle der Marx'schen Theorie. Ich gehe davon aus, dass Marx nicht zeitlebens dasselbe Modell vertreten hat, sondern recht unterschiedliche. Wobei ich schon denke, dass er da Fortschritte gemacht hat. Also die spätesten Modelle, die entwickelsten gewesen sind, die auch am ernstesten genommen zu werden verdienen und auch die auch unvermittelt aktuell sind, was man von den früheren nicht so ohne weiteres sagen kann. Rein jetzt thetisch, um nicht zu sagen dogmatisch, es gibt einen Marx vor Marx, dem ging es wie den anderen Junghegelianern um die Verwirklichung der Philosophie, also um eine politische Praxis, die die Philosophie, so wie sie Hegel angeblich an ein Ende gebracht hatte, in Wirklichkeit umsetzen würde. Daran ist keine Anknüpfung möglich. Dann gibt es den Marx des historischen Materialismus in unterschiedlichen Aggregatzuständen, in den Manuskripten zur deutschen Ideologie. Wir wissen ja inzwischen, dass das ein ziemlich komplexer Manuskripthaufen ist und nicht etwa eine geschlossene und auch nur halbwegs fertige Schrift, und im Kommunistischen Manifest. Davon hat sich Marx aber in seiner erneuten Wendung zur politischen Ökonomie, ja, da gibt es ja auf jeder dieser Stufen schon Auseinandersetzungsformen, abgewandt und hat seine Kritik der politischen Ökonomie als Wissenschaft von den Formen der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, ihrer Reproduktion und der Möglichkeit ihrer Überwindung entwickelt. Später ist ihm noch wichtig geworden, und das hat er allerdings nicht mehr selber noch begrifflich aufgearbeitet, die allgemeine Untersuchung der Produktionsweise zu unterscheiden von konkreten Gesellschaftsformationen, was dann etwa die Problematik der Artikulation der Produktionsweisen, die dann in Frankreich in den 1960er Jahren im Umfeld von Louis Althusser ausgearbeitet worden ist und schon zu Marx-Zeiten sehr deutlich eine Kritik des Eurozentrismus beinhaltet hat. Und diese unterschiedlichen Modelle muss man sich, wenn man an die marxische Theorie anknüpfen will, natürlich vor Augen halten. Man kann nicht einfach sozusagen an Marx anknüpfen, sondern man muss an eines der spezifischen Modelle anknüpfen, und ich denke, es spricht vieles dafür, an die letzten beiden Modelle anzuknüpfen und nicht an die ersten beiden. Die spannende Frage, ich habe da ja so eine vorläufige Gegenstandsbestimmung gerade gegeben, ist die, was ist eigentlich der Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie? Und ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Kritik der politischen Ökonomie nicht konzipiert ist als eine Anwendung einer allgemeineren Theorie auf den Gegenstand moderne bürgerliche Gesellschaft. Das heißt, weder als Anwendung des dialektischen Materialismus noch als Anwendung des historischen Materialismus. Ich denke sogar, Marx hat sich in der Ausarbeitung seiner Kritik der politischen Ökonomie von dem Gedanken, dass es eine allgemeine Theorie oder Wissenschaft von der Geschichte geben könnte, verabschiedet. Hinzu kommt, dass diese kapitalistische Produktionsweise zwar historisch ist, sie hat einen Anfang in der Zeit und ihre Herrschaft hat hoffentlich auch ein Ende in der Zeit, also sie hat sicher ein Ende der Zeit, aber hoffentlich auch eins, das dann die Menschheit weiterführt. Sie ist aber nicht in dem Sinne eine historische Theorie, wie das Engels gelegentlich behauptet hat, dass sie gewissermaßen in vereinfachter Form eine historische Entwicklung darstellt. Sondern sie ist die Darstellung einer systematisch argumentierenden und begrifflich sich entwickelnden Wissenschaft, die als solche auch allgemein ist. Das wird etwas dadurch verdeckt im Kapital, dass Marx da vor allen Dingen Beispiele aus England und generell aus der europäischen Geschichte nimmt. Die haben aber den Charakter exemplifizierender Illustration. Und nicht, es geht nicht darum, die englische oder die europäische Entwicklung als solche zum Gegenstand zu machen. Also es ist in dem Sinne eine allgemeine Theorie, das habe ich hier mit dem Stichwort der Generalität, das natürlich etwas missverständlich ist, zum Ausdruck gebracht. Weiterhin macht Marx im Kapital den Hinweis auf Quetelet, den bedeutenden Begründer der Soziographie, ein Belgier, Zeitgenosse, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass gesellschaftliche Prozesse, gesellschaftstheoretisch, immer als Durchschnittsprozesse interessant sind. Das heißt, es geht nicht um die jeweils individuellen Prozesse, die allerdings zur Exemplifikation herangezogen werden können, sondern es geht um den Durchschnitt oder, wie Marx sogar gelegentlich sagt, um den idealen Durchschnitt. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Und es geht in spezifischer Weise um Systematizität als Ausweis der Wissenschaftlichkeit. Und da hat Marx, glaube ich, ein aus Hegel entwickelt, aber doch sehr eigenständig und, wie er selbst sagt, gegensätzlich umgebogen, den Gedanken operativ in Untersuchungen umgesetzt. Das ist ein Ausweis der relativen Geschlossenheit und insofern Systematizität der Theorie ist, dass die Theorie erklären und begründen kann, warum sich die Dinge so darstellen, wie sie sich darstellen. Das heißt, ihre Erscheinungsform selber systematisch in einer Entwicklung von dahinterliegenden Formen, die nicht als solche erscheinen, entwickelt werden kann. Im Kapital fängt er an mit dem Satz, die moderne bürgerliche Gesellschaft, in der modernen bürgerlichen Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint der gesellschaftliche Reichtum als eine ungeheure Warensammlung. Ich glaube, ich habe jetzt die Reihenfolge ein bisschen vertauscht, aber die Wörter sind alle da. Und diese Erscheinung wird am Ende des Kapitals, auch wenn wir das nur fragmentarisch haben, begründet und erklärt dadurch, dass an der entwickelten, erscheinenden Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft die Menschen, die Klassen, einander als bloße Revenuequellenbesitzer gegenübertreten, die miteinander nur durch den Warenaustausch verbunden sind und etwa die Unterscheidung zwischen der wahre Arbeitskraft, die Mehrwert produziert, als einzige Ware, und allen übrigen Waren ist auf dieser Ebene der Oberfläche ausgelöscht, wie Marx sich ausdrückt. Das heißt, tritt nicht unmittelbar in Erscheinung. Mit anderen Worten, das Ergebnis der ganzen Entwicklung über die drei Bände ist zu begreifen, warum das, was im ersten Satz festgestellt wird, als bloßes Faktum, so ist. Das ist der marxische Ausweis der Systematizität. Marx hat aber auch sehr großen Wert darauf gelegt, eben im Gegensatz zu Hegel, dass, wie er das nennt, dialektische Darstellung, das entspricht in etwa, jedenfalls in einem Aspekt, dem, was ich jetzt hier Systematizität genannt habe, nur wissenschaftlich akzeptabel ist, wenn es als Verfahren sich seiner Grenzen bewusst ist. Ich habe selber bin dem etwas nachgegangen, das ist in dem Band Das Kapital neu lesen nachzulesen. Marx hat an einer Reihe von Punkten im Kapital markiert, dass hier Voraussetzungen ins Spiel kommen, die nicht selber noch systematisch entwickelt werden können. Also zum Beispiel die Existenz von Arbeitskraft auf einem Niveau der Produktivkraftentwicklung, die überhaupt Mehrwertproduktion möglich macht. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, die überhaupt erst produziert werden muss und die dann übrigens auch, das hat Marx dann in einem Brief an die russischen Volkskundler ausgeführt, auch keine Alternative haben. Er hat das Beispiel Rom analysiert, wo die üblichen Bedingungen zustande gekommen sind, große Kapital- oder Geldmassen auf der einen Seite und eigentumslos gewordene Bauern, die in die Städte gezogen sind, auf der anderen Seite. Es kommt aber nicht zwischen denen zu einem Kapitalverhältnis. Dieses Geld, diese Geldmassen verwandeln sich nicht in Kapital und die römischen Proletarier nicht in Träger von Arbeitskraft für kapitalistische Ausbeutung. Das Kapitalverhältnis kommt nicht zustande. Warum? Weil der römische Staat bzw. die Partei der Popularen, also Caesar und Augustus, die dann die Kaiser werden, sich dafür erfolgreich einsetzen, dass der Staat diese Proletarier mit den elementaren Notwendigkeiten des Lebens versorgt und natürlich damit der Notwendigkeit erhebt, ihre Arbeitskraft diesen vorhandenen Geldbesitzern anzubieten. Das ist nur ein Beispiel der Begrenztheit, ich finde es aber ein besonders wichtiges. Es gibt entsprechende Begrenztheiten in anderen Ländern, Es gibt auch andere Anläufe, wo man sagen kann, die ersten Bedingungen für die das Zustandekommen des Kapitalverhältnisses waren vorhanden, aber es ist trotzdem nicht dazu gekommen, dass sich das Kapitalverhältnis konstituiert hat, sondern da müssen eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Und diese kann das Kapitalverhältnis zwar dann reproduzieren in seiner Entwicklung, aber nicht zum ersten Mal produzieren. Insofern bleibt auch das systematisch entwickelte Kapitalverhältnis an Grenzen gebunden. Eine andere große Grenze ist der Großgrundbesitz, jedenfalls sofern es um die absolute Grundrente geht. Und da steckt alles das drin, was man heute unter der ökologischen Frage kennt, nämlich die Frage der Fruchtbarkeit der Erde, der Nutzbarkeit der Biosphäre und so weiter und so fort. Innerhalb der Kritik der politischen Ökonomie, und das ist jetzt ganz wichtig für Psychologen, ist durchaus entgegen anderslautenden Gerüchten von Subjekten die Rede. Es ist also nicht so, dass es darum geht, erstmal sich gewissermaßen die ökonomische Struktur klarzumachen und dann darüber nachzudenken, wie die Subjekte da reinkommen, sondern bei Marx ist der ganze Prozess von vornherein sozusagen von Subjekten bevölkert, beziehungsweise in gewissem Sinne konstituieren sich kollektive Subjekte erst in diesem Prozess. Ich will hier nur drei Kategorien oder drei Punkte in dieser Entwicklung kurz beleuchten. Das erste ist die Kategorie der Charaktermaske, die im Kapital eine große Rolle spielt, wo dann etwa erörtert wird, ob ein Kapitalist nicht bei gutem Willen auf die Ausbeutung seiner Arbeiter verzichten kann. Und da ist das Argument, kann er, aber dann fällt er jedenfalls perspektivisch aus dem Prozess der Kapitalakkumulation heraus und erfüllt nicht seine Funktion als Kapitalist. Dieses, dass das Subjekt sozusagen seine Funktion in diesem Reproduktionsprozess der Formen der Kapitalverwertung erfüllen muss, wird mit dem Gesichtspunkt der Charaktermaske beschrieben. Das ist nicht so zu begreifen, dass die Subjekte nicht anders können. Sie können anders. Friedrich Engels, es wird gerne als Beispiel zitiert, war ja selber Kapitalist und hat überhaupt die Entstehung des Kapitals durch großzügige Förderung seines Freundes Karl Marx ermöglicht, ja, also, und war ein führender Organisator der internationalen Arbeiterbewegung und so weiter und so fort. Also da gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, dass Individuen anders können. Aber sofern sie diese strukturell definierte Position ausfüllen, gilt, was die Charaktermaske von ihnen erfordert. Davon unterscheiden muss man die, weil das ist ja dann immer sozusagen über die Charaktermaske kann nichts passieren, da kann immer nur die Reproduktion der Verhältnisse passieren, allenfalls die erweiterte Reproduktion. Davon unterscheiden muss man, was Marx in dem Abschnitt über den Kampf um den Normalarbeitstag darstellt und analysiert. Dieser ist durchaus Bestandteil der systematischen Entwicklung. Also es ist jetzt nicht eine gewissermaßen systemwidrig angeklatschte historische Erzählung, ist aber exemplarisch am englischen Kampf um den Normalarbeitstag dargestellt. Und in dieser Darstellung, die eigentlich eine feine Analyse der Genese politischer Handlungsfähigkeit ist, in dieser Darstellung hat Marx die Kategorie eingeführt, die ich als Kategorie lese, dass die Arbeiter ihre Köpfe zusammenstecken. Ja, dass die Arbeiter, die natürlich alle denken und reden, indem sie miteinander reden und überlegen, was sie machen können, bilden eine gemeinsame Handlungsfähigkeit heraus. In dem Sinne eine gemeinsame Subjektivität. Und in Klassenkämpfen ist das ein ganz wesentliches Moment, dass überhaupt in den Kämpfen solche Subjektivitäten gebildet werden. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten, sehe ich gerade, weil ich habe noch ein paar Sachen. Deswegen werde ich hier nur kurz anmerken, wenn man den Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie so fasst, wie ich ihn hier fasse, dann verbietet es sich, ihn ökonomistisch zu lesen. Es verbietet sich, ihn aber auch im Sinne eines Anwendungsfalls des historischen Materialismus zu lesen. Tut mir leid, aber das folgt. Es verbietet sich, ihn im Sinne einer allgemeinen Gesellschaftstheorie zu lesen. Und es verbietet sich selbstverständlich auch, ihn im Sinne einer spekulativen Philosophie zu lesen. Wichtig ist noch, dass, und das spielt bei Marx eine geringere Rolle, und das haben viele Kritiker herausgearbeitet, wobei bei Marx, finde ich, kann man nicht finden, dass er diese Verhältnisse geleugnet hat, aber er hat sie nicht untersucht. Es gibt auch Verhältnisse, die außerhalb des Kapitalverhältnisses liegen. Scheint heute vielleicht trivial, aber das war in den 60er und 70er Jahren, wo eben erneut versucht wurde, das Kapital zum Universalschlüssel für gesellschaftliche Analysen zu machen, war das nicht so selbstverständlich. Das heißt, es gibt hier Geschlechterverhältnisse, imperiale Verhältnisse, vielleicht auch Generationenverhältnisse. Ich will das jetzt gar nicht hier analytisch entwickeln, die nicht vom Kapitalverhältnis abgeleitet sind, sondern ihre eigenständige Materialität und Widersprüchlichkeit haben und die deswegen auch nicht zusammen systematisch rekonstruiert werden können, sondern tatsächlich als Konstellation begriffen werden müssen, zwischen denen dann Überdetermination stattfindet, also eine sich überlagernde Determination. Es gibt für Psychologen, glaube ich, besonders interessant, eine Lücke im Kapital. Nämlich, Marx hat das selber kurz angemerkt, die Reproduktion der Arbeitskraft wird im zweiten Band außer Betracht gelassen. Wir finden die ganzen Metamorphosen des Kapitals von der Ware zum Produktionsmittel und zum Geld und zurück, aber wir finden nicht die entsprechenden Metamorphosen des Arbeitsvermögens, das dann als Arbeitskraft gegen den Lohn getauscht wird, der sich in einen Konsumptionsfonds verwandelt, der dann zu Haushaltsmitteln des Haushalts werden, also jetzt nicht Budget, sondern des Haushalts, innerhalb dessen die Reproduktion erfolgt, und dann sich verwandelt in eine reproduzierte Arbeitskraft, die wieder auf dem Markt angeboten werden kann. Und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass es für Psychologen besonders interessant ist, dieses zu begreifen. Und ich denke, die Rekonstruktion der Metamorphosen des individuellen Arbeitsvermögens ist ein Schlüssel zur Dechiffrierung elementarer Strukturen des Alltagslebens der Lohnarbeit. Und dazu will ich ein paar Bemerkungen machen. Nämlich erstens, am Anfang des Prozesses, das ist ein zyklischer Prozess, steht die Reproduktion, also man könnte hier dann Reproduktionsschemata auch basteln, was Marx fürs Kapital gemacht hat. Am Anfang steht ein reproduziertes, variables Kapital als Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Wobei wichtig ist, in der Zirkulationssphäre, von der wir gerade reden, erscheint dieses variable Kapital als bloßes Geld und ortet sich ein in die Perspektive von Freiheit, Eigentum, habe ich jetzt hier vergessen, Entschuldigung, Gleichheit und Benten. Also größter Nutzen aller und völlige Gegenseitigkeit. Dieses wird dann angekauft vom Kapital oder dem Kapitalisten und wird eingesetzt und vernutzt im Produktionsprozess des Kapitals, also der direkten Kapitalherrschaft unterworfen. Und damit steht es in der Perspektive von Unterwerfung und Widerstand. Also die Perspektive von Freiheit, Eigentum, Gleichheit und Rente, in der der Arbeit, man könnte ja auch sagen, der Arbeitskraftunternehmer, ne, was ja gegenwärtig, sagen wir in den letzten 5 Jahren, ein bisschen Mode war, sich bewegt, verwandelt sich mit dem Eintritt in die Produktionssphäre in die Perspektive von Unterwerfung und durchaus von Widerstand. Anschließend oder parallel wird der Lohn gezahlt und verwandelt sich in einen Konsumptionsfonds in der Privatsphäre der Arbeitskraftbesitzerin, wo es um den kurz-, mittel- und langfristigen Ankauf von Konsumptionsmitteln geht, wobei eine ganze Dimension der Alltagsgeschichte sich daran festmachen lässt, wie den Arbeitern schrittweise überhaupt ermöglicht wird, nicht nur kurzfristig Konsumptionsmittel anzukaufen, sondern auch mittel- und langfristig. Also ein Haus zu kaufen oder ein Haus zu mieten und ähnliche zu pachten und ähnliche Dinge oder Mittel, das berühmte Auto. Hier entwickeln die Menschen, die auf dieser Position sind, die Perspektive des Kunden und Nutzers, die anders ist als die bloße Perspektive des Warenbesitzers oder Warenkäufers, der einfach nur fragt, was kostet das? Der so nach dem Preis, dem Geldausdruck fragt. Hier geht es dann um den Gebrauchswert. Das verbirgt aber wieder ein anderes Verhältnis, das in der Tat in der marxistischen Tradition stiefmütterlich behandelt worden ist, nämlich die Reproduktion des Arbeitsvermögens im Haushalt der ArbeitskraftbesitzerInnen. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Perspektiven aufgrund des unterschiedlichen Anteils an der geschlechtsspezifisch verteilten, unbezahlten Reproduktionsarbeit. Einen kleinen Moment im dritten Kapitel sieht es so aus, als ob Marx unterstellt, dass die Reproduktion des Arbeitsvermögens überhaupt durch den Ankauf von Waren geschieht. Also der wohnt im Hotel und alles, was er so braucht, kauft er als fertige sozusagen Dienstleistungen, die er dann nur noch essen muss oder verzehren muss, um den allgemeinen Begriff zu nennen. Aber das ist natürlich völlig unrealistisch. Und überall dort, wo Marx dann später auf die Problematik der Mehrwertproduktion eingeht, hat er es immer schon mit Arbeiterhaushalten und Arbeiterfamilien zu tun, in denen Männer, Frauen, Kinder unterschiedliche Anteile an dieser unbezahlten Reproduktionsarbeit haben und deswegen auch unterschiedliche Perspektiven. Und am Ende des Prozesses steht das reproduzierte Arbeitsvermögen wieder als Angebot auf dem Arbeitsmarkt und trifft auf die anfangs angesprochene Nachfrage. Das heißt, hier steht jeder Arbeitskraftbesitzer oder Arbeitsvermögensbesitzer in der Perspektive der Selbstvermarktung. Das ist auch nichts, was man jetzt sagen kann, muss ihm erst eingeredet werden, sondern es ergibt sich aus seiner Position. Und diese Differenzierung der Positionen ist natürlich für die Untersuchung von Subjektivitäten von erheblicher Bedeutung, wobei ich nicht sage, das ist jetzt einfach determinierend, sondern das ist eben, wie ich schon gesagt habe, durchschnittlich und tendenziell setzt sich das, sofern dass diese Verhältnisse gelten und real sind, setzt sich das dann auch immer wieder durch. Das ist jetzt aber nochmal gebrochen, weil in der bürgerlichen Gesellschaft eben der Unterschied zwischen Kapital und Arbeit auf ihrer Oberfläche nicht erscheint. Und als Revenuequellenbesitzer gilt eben wirklich Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham. Da sind die einen nur welche, die haben wenig Geld und die anderen haben viel Geld, aber das ist kein qualitativer Unterschied. Am Anfang stehen die isolierten Individuen als Revenuequellenbesitzerinnen und die Alltagspsychologie oder auch die verstehende Psychologie reproduzieren die daraus sich ergebenden Vorstellungen. Jeder ist seines Glückes Schmied, die Ökonomie ist das Schicksal. Und dann gibt es solche Kategorien wie die Unternehmerleistung oder den Arbeitskraftunternehmer. Hier ist nun von wesentlicher Bedeutung, und ich glaube, das kann man alles schon der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie entnehmen, dass es ein erhebliches Moment von Nichtbewusstheit in dieser erscheinenden Oberfläche gibt, weil die nämlich nur ein Durchgangsmoment ist. Der Arbeiter verschwindet immer wieder im Produktionsprozess, um seine Arbeitskraft dort anwenden zu lassen nach Ankauf. Und der Kapitalbesitzer muss als Unternehmer diesen Prozess despotisch leiten. Es gibt also verdeckte, verdrängte und verleuchtende Bestimmungsgründe als durchschnittliche und normale Faktoren. Durchschnittlich und normal, die Kategorien finden sich auch im Marx'schen Kapital. Und jetzt ist der Punkt der, dass man sagen kann, die experimentelle Psychologie im Unterschied zu einer solchen verstehenden Alltagspsychologie versucht, diesen Schleier der Oberfläche zu durchdringen mit den Instrumenten, die die Naturwissenschaften erfolgreich eingesetzt haben oder die Statistik in einigen Bereichen, um so etwas wie zugrunde liegende Muster und Faktoren zu identifizieren. Das verfehlt aber die Unterschiedlichkeit der Tiefenprozesse. Und hier würde ich einen wichtigen Unterschied machen. An der Oberfläche sind in der Tat alle unterschiedlichen, ich würde sagen, Herrschaftsverhältnisse, die es in der Tiefe der Gesellschaft gibt. Und da reden wir jetzt von konkreten Gesellschaftsformationen, da reden wir nicht mehr von der allgemeinen kapitalistischen Produktionsweise, weil die steht für sich alleine und die hat keine Geschlechterverhältnisse, die hat keine internationalen Abhängigkeitsverhältnisse. Es gibt aber in solchen konkreten Gesellschaftsformationen, in denen unterschiedliche, wie ich sagen würde, Herrschaftsverhältnisse artikuliert sind, Klassen-, Geschlechter- und Dependenzspaltungslinien, die als Vorbewusstes und Unbewusstes, diese Begriffe kann man ja durchaus aus der Psychoanalyse entleihen, funktionieren. Das heißt, die durch Information zugänglich gemacht werden können, weil irgendwie vage wissen das alle, das muss ihnen nur begreiflich gemacht werden, die zum Teil aber aktiv verdrängt werden, ideologisch verleugnet werden und in dem Sinne ein Unbewusstes sind, was also mehr bedarf als bloß der Vermittlung von Informationen darüber, was ist. Die Alterspsychologie ist in dieser Perspektive als spontane Ideologie der erscheinenden Oberfläche zu entschlüsseln. Die wird aber nochmal in hegemonial zuspitzender und konkretisierender Weise reproduziert und verstärkt durch ideologische Staatsapparate. Wobei, da habe ich jetzt Kategorien hinzugenommen, die sich aus der Kritik der politischen Ökonomie nicht ergeben, die aber ergänzend hinzuzuziehen sind. Und jetzt können Sie jetzt sagen, was soll uns das? Da möchte ich jetzt einfach nochmal Holzkamp zitieren. Subjektwissenschaftliche Kategorien, Theorien, Methoden sind nicht Theorien und Methoden etc. über die Betroffenen, sondern für die Betroffenen. Sie werden diesen zur Klärung ihrer Befindlichkeit bzw. Beteiligung an Klärung der jeweiligen Fragestellung selbst in die Hand gegeben. Dies ist hier auch nicht das Resultat einer irgendwie gearteten moralischen, humanitären oder politisch-emanzipatorischen Vorentscheidung, sondern ergibt sich mit Notwendigkeit aus dem methodologischen Grundkriterium der Gegenstandsadäquatheit von Methoden zur Erfassung der Spezifik des Psychischen als Befindlichkeit, Handlungsfähigkeit und der gesamtgesellschaftlichen Bedingungen individueller Existenz. Es ist also nicht so, dass ich jetzt hier alle diese Kategorien übernehmen kann, aber wesentlich ist dieses methodologische Grundkriterium der Gegenstandsadäquatheit. Und wenn es denn stimmt, was ich sozusagen über die allgemeine Struktur der kapitalistischen Produktionsweise im Hinblick auf Subjektivitäten skizziert habe, dann ist das offensichtlich ein Grundkriterium für Gegenstandsadäquatheit von Methoden zur Erfassung der Spezifik des Psychischen. Das heißt, man muss diese Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft oder der kapitalistischen Produktionsweise begreifen, und damit man die Tiefe der Psychologie der gesellschaftlichen Individuen begreifen kann. Man kann aber nicht dabei stehen bleiben, sondern muss auch die anderen tiefen Strukturen begreifen, die sich in den konkreten Gesellschaftsformationen finden. Und was Holzkamp hier über die Betroffenen und für Betroffenen sagt, das muss man nochmal spezifischer fassen. In der Tat, unter Klassengesichtspunkten ist Subjektivitätsentwicklung im Kapitalverhältnis aus der Perspektive der sich widerständig organisierenden Lohnarbeit erst spezifisch zu begreifen. Das ist sicherlich richtig. Und es ist auch nicht so, dass die Theoretiker den Proletariern zu sagen haben, wie sie sich als Subjektivitäten finden und organisieren können, sondern das ist immer schon im Gange. Und die Theoretiker haben die verdammte Pflicht, dieses herauszufinden und zu artikulieren. In der kritischen Psychologie wird jetzt versucht, diese Problematik der Subjekte unter der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise historisch zu spezifizieren durch die Kategorie der subjektiven Möglichkeitsräume, des Verhältnisses zwischen allgemeinen gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten und meiner besonderen Weise ihrer Realisierung, Einschränkung, Mystifikation. Da würde ich Einspruch erheben. Das mit den subjektiven Möglichkeitsräumen, das ist nachvollziehbar. Aber dass jedes Individuum sich auf die allgemeinen gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten bezieht, scheint mir eine durch nichts begründete Abstraktion zu sein. Jedes Individuum bezieht sich auf die spezifischen Verhältnisse, in denen es selber lebt. Als Lohnarbeiter, als Mann oder Frau, als Angehöriger einer diskriminierten Minderheit oder. Und nicht auf die Gesellschaftlichkeit im Allgemeinen. Richtig ist wieder, und die besondere Weise ihrer Realisierung, Einschränkung, Mystifikation ist eben auch erst einmal von diesem besonderen Verhältnis her zu begreifen, also etwa im Fall der Lohnarbeit, von dem Lohnfetisch, in dem eben der Unterschied zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit dadurch ausgelöscht wird, dass der Preis der Arbeitskraft sich in den Preis der Arbeit verwandelt und das den Subjekten selber aus der Evidenz des Prozesses heraus evident zu sein scheint. Also insofern ist die Mystifikation an einer anderen Stelle anzusetzen, als das Holzkamp hier tut. Damit stehen die vielen verschiedenen Individuen hier nicht mehr scheinhaft isoliert nebeneinander, wie die Revenuequellenbesitzer an der Oberfläche, da bin ich völlig einverstanden. So, es ist ihre reale Beziehung untereinander expliziert, in der sie aufgrund gemeinsamer gesellschaftlicher Handlungsmöglichkeiten stehen und ihre personalen Unterschiede lassen sich für sie selbst als unterschiedliche Formen der subjektiven Realisierung dieser gemeinsamen Verfügungsmöglichkeiten fassen. Hier habe ich denselben Einwand, nämlich dieser Begriff der gemeinsamen Verfügungsmöglichkeit. Also eine Belegschaft, die streikt. Oder eine Arbeiterklasse, die für den Normalarbeitstag kämpft und sich dabei als Arbeiterklasse konstituiert. Da gilt das sicherlich, dass es gemeinsame gesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten gibt, die sie sich aber auch überhaupt erst aufbauen und erkämpfen. Und dass es im Verhältnis zu diesen gemeinsamen Möglichkeiten individuelle Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen, sich intensiv zu beteiligen, sich weniger intensiv zu beteiligen oder sich gar nicht zu beteiligen. Das gilt sicherlich. Aber das ist nicht gesamtgesellschaftlich, sondern das ist hier in dem Beispiel klassenspezifisch. Aber sagen wir, die große Anzeigenkampagne in den 60er Jahren, als sozusagen alle fortschrittlichen Frauen Westdeutschlands öffentlich bekannt haben, auch ich habe abgetrieben, die bezieht sich auf andere Verhältnisse und andere Kämpfe. Und natürlich auch andere Subjektivitäten. Das war der Startschuss, kann man sagen, der neuen Frauenbewegung. Und auch dieses ist spezifisch. Da ist man nicht gleich mit der allgemeinen gesellschaftlichen Verfasstheit sondern die reale Beziehung ist eben hier auf das Geschlechterverhältnis bezogen und auf die Sexualität. Ja? Ich wollte nur eine Frage stellen, Ist das dann aber nicht irgendwie ein Problem des Anspruchs? Also nicht, ist es nicht so, dass in gewisser Weise Holzkamp auch darauf hingewiesen hat, dass eben genau diese Forschung mit den Betroffenen ja heißt, dass man eben nicht von oben von allgemeinen gesellschaftlichen Strukturen herunter konkretisiert, sondern dass man eben problemzentriert aufsteigt. Und dann, wenn man von dieser Problemzentrierte ausgeht, dann sind es schon gemeinsame Verfügungsmöglichkeiten, weil man ja dann zum Beispiel genau das Streikproblem als spezifisches Problem hätte und das andere auch wieder als spezifisches Problem. Und von daher aus wäre es auch dann doch wieder mit diesem speziellen Problem gemeinsam. Ich komme darauf noch, weil was ich jetzt mache, ist sozusagen die Auseinandersetzung mit der Frage, wie kann sich kritische Psychologie als Wissenschaft konstituieren? Gegenstandsbezogen. Ne? Also es wird ja auch die Gegenstandsbezogenheit hier selber zum zentralen methodologischen Kriterium gemacht. Und da denke ich, muss man differenzierter rangehen. Also der Gegenstand ist nicht die kapitalistische Gesellschaft sozusagen im ganz Allgemeinen, sondern es sind ganz spezifische gesellschaftliche Verhältnisse und auch nicht nur gesellschaftliche Verhältnisse, die zur Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise gehören. Wobei ich allerdings jetzt zugeben will, dass wir es im Fall der kritischen Psychologie, da wird ja auch darauf hingewiesen, dass sie selber transdisziplinär und interdisziplinär argumentiert. Und wenn Holzkamp sagt, für die Betroffenen, dann heißt das nicht nur Parteinahme, sondern es heißt eben auch Partizipation, Gedanke der Mitforscher. Und da sieht die Perspektive dann anders aus. Also bis jetzt habe ich argumentiert, unter dem Gesichtspunkt, wie kann man die Kritik der politischen Ökonomie nutzen, um hier wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich meine jetzt auch nicht, dass man gewissermaßen ein differenziertes Verhältnis, sagen wir, der unterschiedlichen Formen von Erwerbslosigkeit jetzt in Arbeitsloseninitiativen reintragen sollte. Das wäre ein Missverständnis. Aber ich denke schon, dass es für Psychologen nützlich wäre, wenn sie den Unterschied zwischen der flüssigen, der stockenden und der latenten Form der Arbeitslosigkeit kennen würden. Das hat nämlich für die reale Situation der Betroffenen große Konsequenzen und damit auch für ihre Möglichkeiten zu handeln. Also die Restriktionen sind dann eben spezifisch und es ist hilfreich, wenn man diese spezifischen Restriktionen auch begreift, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt hingeht und sagt, wir müssen die Menschen einfach darüber aufklären, denn das würde, und ihnen einfach die Informationen geben, denn das würde übersehen, in welchem Maße wir es hier eben auch mit Verdrängten, also mit Unbewussten im starken Sinne zu tun haben und nicht bloß mit Vorbewussten. Dass sozusagen ihr Kapitalist sie ausbeutet, das ist irgendwie vorbewusst weit verbreitet, aber wie das überhaupt funktioniert und woran das liegt und was die Voraussetzungen sind und was die spezifischen Formen, in denen das stattfindet, das ist viel weniger durchschaut und das kann man nur teilweise durch Kurse in politischer Ökonomie vermitteln, sondern da geht es tatsächlich darum, gemeinsame Formen des Handelns und darüber beraten zu können. Es gibt nun aber wissenschaftlich in der Tat einen breiten Bereich von etwas, was ich deliberative Disziplinen nenne. Andere sind da etwas polemischer und nennen es Technologien, die leer und lernbare Grundlagen von Staatspraktiken vermitteln. Die sind im 19. und dann zum Teil im 20. Jahrhundert nochmal formell verwissenschaftlicht worden, von der Ökonomik zur Wirtschaftswissenschaften, von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaften, von der alten Politik zu den Politikwissenschaften, von der Psychologie zu den Subjektwissenschaften. Und die gibt es dann auch jeweils in konformen und radikalen Ausprägungen. Ja, da geht es immer darum, sich deliberativ darüber zu verständigen, was zu tun ist und die Leute entweder daran zu festigen, das zu tun, was sie sollen, oder ihnen dabei helfen, aus diesen unterdrückerischen Mechanismen auszubrechen. In dem Sinne gibt es in diesen deliberativen Wissenschaftsdisziplinen immer auch oder fast immer auch entsprechend radikale Ausprägungen. Und etwa mit der Studentenbewegung hat sich das in diesen Bereichen auch ganz stark gemacht. Und in dem Sinne ist selbstverständlich die kritische Psychologie von großer Bedeutung, weil sie als eine solche radikale Ausprägung der deliberativen Wissenschaftsdisziplin Subjektwissenschaften gut funktioniert und als Handlungsforschung dann auch vieles leisten kann. Aber dafür braucht sie nicht oder kann sie auch nicht unmittelbar anknüpfen an die wissenschaftlichen Ergebnisse über den Gegenstand kapitalistische Produktionsweise, die die Kritik der politischen Ökonomie erfordert. Das heißt, Wissenschaftskritik wäre in dieser Perspektive als Einforderung von Radikalität zu artikulieren. Das hat die kritische Psychologie, das kann man in Moritz Markarts Einführung sehr gut nachvollziehen, aber auch schon bei Klaus Holzkamp, meines Erachtens durchaus exemplarisch geleistet. Aber das muss man unterscheiden von der Einforderung wirklicher Wissenschaftlichkeit. Wirklicher Wissenschaftlichkeit hieße eben, ein bestimmtes Gegenstandsfeld in seinen tragenden Strukturen und Mechanismen zu erkennen. Und da ist eher Skepsis angesagt. Psychologie ist zweifellos eine Disziplin. Es gibt sie als institutionalisierte Einzelwissenschaft und als Berufspraxis. Es hat Krise und Kritik der Psychologie gegeben und wird es wiedergeben. Im Wesentlichen oder in der Hauptseite nach ist Psychologie Herrschaftspraktik und dem sind in der Tat deliberative Subjektwissenschaften in konformer oder in radikaler Ausprägung entsprechen denen. Und kritische Psychologie kann als deliberative Subjektwissenschaft interdisziplinär und transdisziplinär radikaler Ausprägung auch begriffen werden. Aber die kategorialen Fragen einer Kritik der Psychologie sind dadurch nicht beantwortet. Die Frage, ob kritische Psychologie selbst eine Psychologie ist, ist auch unklar geblieben. Und es gibt da einige Probleme. Erstens, Individuen sind Singularitäten. Wir haben es bei Individuen mit Ereignissen und Ereignisfolgen zu tun, die erzählt werden können, aber die man nicht wirklich erklären kann. Außerdem haben wir es mit Überdetermination und Intersektionalität zu tun, das heißt eben nicht nur mit Klassenverhältnissen, sondern auch von anderen Formen von Herrschaft. Und Herrschaft ist immer auch subjektiv vermittelt. Also eine rein objektive Herrschaftsform ist undenkbar. Und in dem Sinne müssten Klasse, Geschlecht, Rasse, Staatsnation, Ethnie als ideologische Kategorien subjektiver Identitäten und Praktiken analysiert werden, und zwar als spezifische. Und ich möchte meine Skepsis anmelden, ob es eine Subjektwissenschaft geben kann, die das alles gleichzeitig leisten kann. Und neige dazu, als Felder wirklicher Wissenschaften zu begreifen, die gegenständlich abgrenzbar sind, die Ökologie der Biosphäre, einschließlich der historisch-politischen Ökologien der Menschheit. Und da kann vieles aus dem fruchtbar gemacht werden, was etwa Karl Halementiaden auch gemacht hat, was in der Tradition des historischen Materialismus an sinnvollen und belastbaren erarbeitet worden ist. Die Untersuchung der historischen Geschlechter- und Generationenverhältnisse und historisch-politische Identitätsverhältnisse, also Gemeinschaft aller X, die in der Tat wissenschaftliche Felder sind, in denen eine gegenständliche Erkenntnis möglich ist, aber ich denke, die Psychologie auch in ihrer kritischen Version bietet ein solches einheitliches gegenständliches Feld nicht. So, jetzt habe ich eine Stunde geredet, hoffentlich haben wir ein bisschen Zeit zur Diskussion. Danke. Ja. Ich habe ein paar Fragen. Ja. Ich habe nicht verstanden, was deliberativ heißt oder was deliberative Wissenschaften sind oder Disziplin. Und ich würde Sie bitten, nochmal auszuführen, was Wissenschaftlichkeit ist. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt, deliberativ ist noch relativ einfach. In deliberativen Wissenschaften geht es nicht darum, einen Gegenstand zu erfassen, sondern es geht darum, sich auf eine Praxis zu verständigen. Ne? Pädagogik weiß nicht wirklich was über Schüler, aber sie weiß eine ganze Menge darüber, wie man mit Schülern umgeht, aus praktischer Erfahrung heraus und hat das sozusagen zu einer hohen Kunst entwickelt, das sich darüber zu beraten, Gründe und Gegengründe zu finden und dann am Ende sich für eine Praxis zu entscheiden. Also am Ende steht nicht eine Wahrheit an der deliberativen Wissenschaft, sondern am Ende steht eine Praxis, die als solche in Angriff genommen wird. Und die These, das lässt sich durchaus mit manchem, was auch Holzkamp sagt, in Übereinstimmung bringen, weil er versucht eben auch der Psychologie eine solche Dimension des Deliberativen zu geben. Das halte ich für durchaus richtig, aber das beißt sich aus meiner Sicht, damit sind wir beim zweiten Teil der Frage, mit dem Anspruch, gegenständliche Wahrheiten über einen bestimmten Gegenstand zu ermitteln. Und das halte ich für das grundlegende Kriterium einer Wissenschaft. Da ist jetzt wichtig der bestimmte Gegenstand. Also man könnte jetzt sagen, es gibt eine Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang, so hat Hegel seine Philosophie begriffen. Und genau diese lässt sich niemals wirklich auf das Gegebene ein. Alles Gegebene wird aufgegriffen, Hegel ist da durchaus fleißig und subtil, aber es wird dann verwandelt in Material, um den ewigen Reproduktionsprozess und Entfaltungsprozess des Geistes, den der Philosoph immer schon vollzieht, dann konkreter zu machen. Das heißt also, eine spezifische Gegebenheit, eine spezifische Materialität ist Kriterium von Wissenschaftlichkeit. Wobei ich zum Beispiel nicht sagen würde, dass Wissenschaftlichkeit die einzige Form von Wissen ist. Auch deliberatives Wissen ist durchaus Wissen. Aber eben nicht wissenschaftliches Wissen, weil es eben nicht eine Wahrheit über einen Gegenstand aufzieht, sondern nur ein Know-how, könnte man im Englischen sagen, ausarbeitet, elaboriert, weitergibt. Das kann man ja auch durchaus lernen. Und ich denke, große Teile der Lehre an den Universitäten haben diesen Charakter deliberativer Wissenschaften, dass man eben für eine bestimmte Praxis qualifiziert wird. Nicht wirklich Wahrheiten über einen Gegenstand erfährt. Ich könnte jetzt das noch wissenschaftsgeschichtlich exemplifizieren, soll ich noch? Gut. Also da ist natürlich das klassische Beispiel die Physik. Man kann sagen, die Physik beginnt damit, dass an die Stelle der Narrationen Homers und der systematisierten Narration Hesiods, sozusagen wie die Welt zustande gekommen ist, in der wir leben, in gewissem Sinne ist das Gegenstand von Ilias und Odyssee, weil das sozusagen Schlüsselgeschichten sind, aus denen sich dann die heutige Wirklichkeit erklären und begreifen lässt. Und Hesiod hat das systematisiert, dass er also die ganze Götterwelt sorgfältig geordnet hat und das eingebaut hat in eine Gesamtbeschreibung. Aber es bleibt eine Beschreibung, eine Systematisierung von Erzählungen über das Handeln der Götter. Thales von Milet hat dann die Frage erstens gestellt, woraus ist alles? Und zweitens das nicht personal, sondern sachlich beantwortet. Alles ist aus dem Wasser, das ist relativ gut gesichert, ist sozusagen die erste physikalische These. Und natürlich kann man sagen, das ist eine reine Spekulation, richtig. Da musste da noch mehr passieren. Und ich denke, man kann da noch drei Schritte herausarbeiten, nämlich den Schritt von Kopernikus oder von Kepler bis zu Galilei, dass physikalische Begriffe nicht mehr so an lebensweltliche Begriffe gebunden werden. Bei Thales könnte man schon sagen, seit das Wasser, aus dem alles ist, kann nicht einfach das Wasser sein, das wir trinken. Aber das ist bei ihm nicht explizit. Sondern bei Kepler, Kopernikus und Galileo wird ein Begriff der Bewegung zugrunde gelegt, der sich völlig loslöst von unseren lebensweltlichen Vorstellungen von sich bewegen oder bewegt werden, weil Körper sind per Definition bewegt. Es gibt keine Ruhe in dieser modernen Physik. Und dieser Durchbruch, der dann noch gestützt wird durch den Einsatz von Instrumenten des Fernrohrs, der Zeitmessung und damit Quantifizierung führt dann in der systematisierten Form bei Newton zu einer Gesamterklärung der natürlichen Wirklichkeit, also der newtonschen Physik, die natürliche Wirklichkeit auf diese Art von abstrakten Kategorien reduziert. Und dann gibt es noch den weiteren Schritt, den Einstein und Planck gemacht haben, dass sie sich, während bei Newton das alles noch, sagen wir mal, relativ vorstellbar ist, Kräfte, Räume, Zeiten, so wie wir das so in unserem Leben auch erleben, bei Einstein und Planck wird der Zeitbegriff und der Raumbegriff, wenn man so will, exzentrisch, und die Prozesse fangen an zu springen bei Planck, sodass wir dann in einer Wirklichkeit leben, die sich in die Begriffe unserer unmittelbaren lebensweltlichen Anschauung gar nicht mehr rückübersetzen lässt. Also das ist natürlich jetzt erstmal nur der Begriff der Wissenschaft, wie sich aus der Geschichte der Naturwissenschaften ablesen lässt. Aber dieser Gedanke, dass man tatsächlich erstens allgemein etwas sagen kann, zweitens darüber etwas sagen kann, unabhängig, also nicht personal, unabhängig davon, was jetzt einzelne Situationen sind, Mechanismen zu identifizieren, die, wenn etwas ausgangsbedingt ist, dann bestimmte Resultate produziert, und dass es möglich ist, dieses zu einer Gesamttheorie der natürlichen Prozesse oder der physikalischen Prozesse, sollte man vielleicht besser sagen, zusammenzufassen. Und diese Gesamttheorie, das dann auch möglich macht, die Grundkategorien rein wissenschaftlich und unanschaulich zu entwickeln. Das, denke ich, sind Merkmale von Wissenschaftlichkeit. Und ich denke, sie lassen sich an der marxischen Kritik der politischen Ökonomie auch exemplifizieren. Ja, auch dort haben wir dann Kategorien wie etwa die Arbeitskraft oder das Arbeitsvermögen, was der gängigen Kategorie der Arbeit und des Preises der Arbeit gar nicht entspricht. Und dann haben wir schließlich mit solchen Begriffen wie Kapitalakkumulation, Verhältnis von Kapital und Profit und so weiter, eine ganze Reihe von unanschaulichen Kategorien, und wir haben den systematischen Zusammenschluss der Gesamttheorie zu einer Erklärung ihrer eigenen Ausgangsbedingungen. In dem Sinne, denke ich, erfüllt die marxische Theorie, wenn man sozusagen nicht vorurteilshaft daran geht, die Kriterien der Wissenschaftlichkeit, die auch die Naturwissenschaften erfüllen, und eine deliberative Wissenschaft kann sie nicht erfüllen. Also das wäre jetzt auch noch ein wunderbarer Ritzbuch zur Wissenschaftsgeschichte. Ich würde mir gerne mal nochmal zusammen den Subjektbegriff oder die Kategorie angucken, weil so als fassbare, oder ich überlege gerade, ob es imaginiert ist oder fassbar, wenn man Latein kann, weiß man, dass es irgendwas mit Unterwerfen zu tun hat. Und den Begriff der Unterwerfung hatten wir auch, Unterwerfung unter die sozusagen das Lohnverhältnis. Und dennoch habe ich irgendwie im Kopf, dass der Subjektbegriff nur sozusagen für die Vergesellschaftung von Menschen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise stattfindet. Also wenn man von einer feudalen Gesellschaft reden würde, da gäbe es dann irgendwie keine Subjekte, die unterwerfen sich anders, die sind im Lebensverhältnis. Und da komme ich total ins Schwimmen und weiß nicht, was da stimmt, was da nicht stimmt, was eigentlich das Subjekt da ist oder wo es versteckt ist oder so. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Das müsste man näher untersuchen, würde ich erstmal sagen. Ich habe deswegen gelegentlich auch von Subjektivitäten gesprochen. Und natürlich auch feudale Leibeigene fühlen, sind motiviert, haben Erwartungen, Hoffnungen und so weiter. Also in dem Sinne gibt es da selbstverständlich eine Subjektivität. Aber man muss vorher unterstellen, dass sie anders strukturiert ist. Man kann auch den Punkt benennen, nämlich den Punkt der Differenz zwischen dem Lohnarbeit als modernes und den vormodernen Herrschaftsverhältnissen. Die vormodernen Herrschaftsverhältnisse sind alle personalbezogen. Du hast eben den Lehnsherrn, du bist nicht dem Verhältnis der Leibeigenschaft unterworfen, sondern dem da. Mhm. Und das ist beim Kapitalverhältnis anders. Der kann im Prinzip jedenfalls dem Kapitalisten kündigen und sich einen anderen suchen und ist doch noch dem Lohnarbeitsverhältnis unterworfen. Mhm. Also diese unpersönliche Subjektivität, die ist spezifisch kapitalistisch. Oder spezifisch modern, was das ist. Und ich denke, ich würde auch dazu neigen zu sagen, das hat sich auch in anderen Verhältnissen niedergeschlagen, also auch in den Geschlechterverhältnissen, einfach jetzt damit, dass man zum Beispiel sich scheiden lassen kann, ändert sich auch was. Man ist nicht einfach nur seinem Ehemann unterworfen als Frau oder als seinen Eltern als Kind, sondern das ist selber nochmal in eine rechtliche Struktur und in eine gesellschaftliche Struktur eingelassen. Da müsste man beides thematisieren. Während in der feudalen Gesellschaft ist es eben nicht möglich, das so auseinanderzunehmen, weil es da real noch nicht so auseinandertritt. Dasselbe gilt auch für die noch verschärft für die Sklavenhalterverhältnisse. Ja, genau die Frage mit dieser Gegenstandserfassung, also Sie meinen irgendwie, dass bei den deliberativen Wissenschaften, die am Ende an einer Praxis orientiert sind und daher ihre Kategorien holen und nicht an der systematischen Gesamterstellung eines Gegenstandes. Jetzt sind ja praktisch, also die funktionalen historischen Analysen, die Holzkamp da angestellt hat, sollen ja im Prinzip eigentlich genau die Gegenstandsadäquate, also den Gegenstand erfassen und sind ja, und da wollte ich wissen, inwiefern, woran scheitert das dann Ihrer Meinung nach? Weil er die ganze GDP ja nichts anderes macht, als zu versuchen, den Gegenstand menschliche Psyche gewissermaßen funktional historisch auszugraben. Also da will ich nur sagen, das war jetzt nicht mein Thema, sondern das habe ich nur an dem einen Punkt behandelt, wo es meines ganz gut nachvollziehbar war, nämlich bezogen auf die kapitalistische Gesellschaft, wird die kapitalistische Gesellschaft im Allgemeinen als gesellschaftlicher Vermittlungsgrund genannt und es werden nicht die spezifischen Verhältnisse angegangen. Und genau daran scheitert meines Erachtens das Problem oder die Holzkampsche Konstruktion. Er versucht, das Psychische im Allgemeinen oder das Subjektive im Allgemeinen zu rekonstruieren, und zwar bis zur Amöbe rückwärts. Mhm. Und das halte ich für den Gegenstand gibt es nicht. Es gelingt ihm auch nicht, ihn zu konstruieren. Gerade die neueren Überlegungen über, auch was ich zitiert habe, über für und durch die Betroffenen, das eröffnet und die Rolle der kritischen Psychologie als Handlungsforschung, was auch der Moritz Markert stark gemacht hat, das eröffnet eine ganz andere Perspektive, nämlich eine transdisziplinäre, das wird in den Texten so gesagt, und ich denke, das ist auch richtig, eine transdisziplinäre Perspektive, die aber mit diesem Gedanken der Rekonstruktion eines einheitlichen Gegenstandes des Psychischen nicht richtig kompatibel ist. Denn wenn man das Psychische als einheitlichen Gegenstand erkennen könnte, dann hätte man natürlich die Möglichkeit, als Wissenschaftler die Verhältnisse und die Subjektivitäten als solche zu analysieren und bräuchte damit nicht die beteiligte und gemeinsame Mitforschung mit den Betroffenen. Also ich versuche sozusagen die beiden Seiten auseinanderzuhalten. Und also sozusagen der Gedanke eines Psychischen im Allgemeinen ist natürlich irgendwie ganz plausibel, weil viele Leute darüber geschrieben haben. Aber man muss sich einfach mal fragen, was soll das denn sein? Aber es sind ja im Großen und Ganzen Potenzialitäten, es sind ja keine Festnagelungen von einer irgendwie geatmeten allgemeinen Psyche, sondern es geht ja um Potenzialitäten, die natürlich dann konkret historisch in gewisser Weise umgesetzt sind. Und dazu braucht man natürlich dann schon gewissermaßen die Mithilfe der in konkreten Lebensverhältnissen lebenden Leute. Oder ich meine, ich glaube, diese Vorstellung, deswegen, weil Sie auch so diesen Exkurs gemacht hatten über Wissenschaftlichkeit und der sich ja nun irgendwie, ich weiß nicht, ob durch Zufall oder so sehr auf physikalische Naturwissenschaften bezogen hat. Aber da muss man ja dann, also da muss man ja gerade auch nochmal gucken, dass das ja, dass eine Gesellschaftswissenschaft oder eine Wissenschaft von Menschen ganz anderer Gegenstand ist als eine Objektwelt zum Beispiel oder so. Und dass natürlich der Anspruch dann auch ein anderer ist und dass es dann eben da auch nicht darum, also natürlich, wenn man so eine allgemeine Psyche festnageln würde, wie ein Objekt der physikalischen Welt und das komplett beschreiben könnte, bräuchte man das natürlich nicht. Aber ich würde sagen, das wird ja auch gerade nicht gemacht. Ja, ich meine, das schätze ich ja auch, dass das nicht gemacht wird. Aber der Anspruch, dass man diese, also ich halte diese ganze Theorie über die Amöbe oder auch über das Tier-Mensch-Übergangsfeld für gewissermaßen wissenschaftshistorisch erklärbare, aber real überflüssige Elemente der Holzköpfschen Theoriebildung. Also das produziert keine wirkliche Einsicht. Also die wirklichen Einsichten liegen auf der konkreteren Ebene. Also da nochmal jetzt zu sagen, und das sind alles nur Konkretisierungen von was Allgemeinen, hat den Charakter eines metaphysischen Zusatzes. Das gilt auch für die allgemeinen Vorstellungen über den Geschichtsprozess. Also das, ich habe jetzt die Amöbe genommen, weil das gewissermaßen leichter ist. Aber auch sozusagen zu glauben, dass man so irgendwie ganz allgemein aus dem Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen jegliche historische Entwicklung begreifen kann, halte ich auch für widerlegt. Also auf der Ebene konkreter Analysen und wo das dann Aktionsforschung wird und wo das dann wirklich konkret wird, da ist viel drin, aber schon die systematische Nutzung dessen, was die marxische Theorie bieten würde, da habe ich also mal ein bisschen versucht zu zeigen, was man da alles kriegen könnte, findet nicht statt. Ja? Also heißt das jetzt in der Konsequenz, dass Sie sagen würden, dass sozusagen die historisch-empirische Ebene, wie Holzkamp sie einführt, gegenüber der aktual-empirischen unnötig ist, dass wir uns darauf verzichten können? Oder dass innerhalb der historisch-empirischen Ebene Fehler begangen wurde, Marx nicht richtig gelesen wurde? Oder in welche Richtung geht es da? Also die historisch-empirische Ebene halte ich für, wie soll man sagen, ein Hybrid. Da sind verschiedene Elemente von verschiedener Qualität miteinander verbunden. Und ich denke, selbstverständlich ist es richtig, sich eine Vorstellung davon zu machen, in was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben, wie die funktioniert, wie das sich in der konkreten Gesellschaftsformation niederschlägt. Das wird aber aus meiner Sicht zu undifferenziert gemacht. Die Vorstellung aber, dass man gewissermaßen die ganze Menschheitsgeschichte begreifen müsste, bevor man hier begreifen kann, wie das in der kapitalistischen Gesellschaft zugeht und wie man sich damit auseinandersetzen kann und wie man auch historische Veränderungen in der kapitalistischen Gesellschaft analysieren kann, die halte ich für nicht begründbar. Aber muss man das? Also jetzt bei Holzkamp muss man das wirklich? Als Kapitel der Grundlegung muss man ja nicht. Also man kann ja auch nach dem qualitativen Sprung der Gesellschaftlichkeit einsetzen. Ja, gut. Muss man sich ja nicht unbedingt. Aber der qualitative Sprung zur Gesellschaftlichkeit liegt weit vor der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise. Also es wird sozusagen suggeriert, dass der Gesamtprozess der Geschichte begriffen werden muss. Und das ist er nicht, um das flapsig zu sagen. Also ich stimme Ihnen ja zu. Meine Frage ist, wenn wir das wegnehmen, was kann man dann noch an der kritischen Psychologie anders als eine Tatforschung, eine Handlungsforschung, Dinge, die im Action Research seit Jahren getan werden. Also was ist dann? Ja, wir haben, das schätze ich auch, durchaus die radikale Zuspitzung, insbesondere auf Klassenverhältnisse. Und davon ist ja ein Bewusstsein da. Das könnte man genauer machen. Da sage ich nicht, dass es nicht da ist, aber ich sage, dass man das genauer machen könnte, wenn man sich mehr darum kümmern würde, was da bei Marx schon zu holen ist. Und das ist bei Holzkamp verstellt durch einen bestimmten Begriff von historischem Materialismus und durch ein falsches Kapitalverständnis. Ja. Nein, ich sage es jetzt wirklich ganz zugespitzt, damit es klar ist. Aber dass es sich überhaupt bezieht auf die theoretische Analyse gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse, ist positiv. Allerdings bezogen auf, sagen wir mal, Geschlechterverhältnisse und Rassenverhältnisse ist es nicht so stark wie bezogen auf Klassenverhältnisse, weil da die entsprechenden Bezugstheorien noch weniger aufgearbeitet sind als die Marxische Theorie. Also ich plädiere jetzt nicht dafür zu sagen, stürzen wir uns auf die Marx'sche Theorie und dann wird alles gut, sondern ich plädiere dafür zu sagen, die muss man differenziert rezipieren. Ich habe ein paar Punkte genannt, wo das aussteht und würde aber dazu sagen, entsprechendes muss man für die Geschlechterverhältnisse, Rassenverhältnisse und so weiter auch tun. Und da sind ganz andere Bezugstheorien, die ich jetzt nicht ausdifferenziert habe, zu studieren auch wirklich. Und auch die Psychoanalyse, würde ich in dem Zusammenhang sagen, müsste neu studiert werden, weil sozusagen der bloße Hinweis, dass die Psychoanalyse in Freuds, was ich sagen würde, spontaner Philosophie, so eine Vorstellung vom agesellschaftlichen Menschen ventiliert, trifft nicht den Kern dessen, was die Psychoanalyse wissenschaftlich geleistet hat. Aber das ist, war jetzt heute nicht mein Thema. Ne? Also was mich immer wieder interessiert und wo ich wenig wirklich Zugriff drauf habe, ist, was aber immer wieder angesprochen wurde, auch im Vergleich zwischen der Frankfurter Schule und der darauffolgenden kritischen Theorie und der kritischen Psychologie, wie die sich reiben, also jetzt auch gerade meinten, die Psychoanalyse hat gesellschaftlich wesentlich mehr geleistet, also möglicherweise auch durch die Wissenschaft, genau. Gesellschaftlich, ja, gesellschaftlich, ich glaube, ich habe das jetzt gerade so Freud, fehlleistungsmäßig, ja doch, das stimmt, wenn man jetzt die Untersuchungen von Fromm sich anguckt, die dann wirklich verfolgt worden sind, wie würden Sie das sozusagen einschätzen, wenn Sie die beiden konfrontieren, was passiert da? Ja, ich würde mal so sagen, sowohl die Frankfurter Schule als auch Holzkamp entstehen in einer Situation des historischen Materialismus oder des historischen Marxismus in einer tiefen und ungelösten Krise. Mhm. Ja, also beide versuchen sich sozusagen an dieser Krise vorbei zu entwickeln. Die durch Migration dann teilweise vorbei und durch die Dialektik der Aufklärung vorbei. Ja. Die Frankfurter Schule auf dem Wege doppelt der Entwicklung der kritischen Theorie als Philosophie oder wie Marcuse gesagt hat, als Gesellschaftstheorie einerseits und der kritischen Sozialforschung andererseits. Ja. Autoritätssyndromsprojekt und ähnliche Dinge. Ja, also in Deutschland hat das ja nicht mehr so eine Rolle gespielt, aber in den Jahren der USA hat das eine große Rolle gespielt. Holzkamp ist komplizierter, weil Holzkamp einerseits diese handlungsforscherische kritische Psychologie, die ich auch ganz weiterhin ganz wichtig finde, auf den Weg bringt und andererseits unter dem Namen dieser theoretischen Voraussetzungen im Grunde so etwas wie eine Natur- und Geschichtsphilosophie entwickelt, die als solche durchaus ernst zu nehmen ist, aber nicht eine Wissenschaft von der Geschichte und von der Natur. Na, also insofern, das würde ich erstmal sagen, dieses beides ist bei beiden und es wird auch bei beiden werden sowohl der Versuch, sich sozusagen an der Krise des historischen Marxismus vorbeizumogeln oder vorbeizuschlängeln, als auch diese Fluchtrichtung Richtung Philosophie und Richtung konkreter Forschung und Praxis, die wird nicht explizit artikuliert. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Mangel und die wichtigste Quelle von Missverständnissen. Und ich schlage dem gegenüber vor, erstmal muss man sich sozusagen dem Kernproblem, nämlich was ist denn eigentlich mit der Marx'schen Theorie, widmen. Und wenn man da klarer sieht, dann hat man diese Umwege nicht mehr so nötig. Was aber auch nicht heißt, weil die Marx'sche Theorie nach Prüfung ergibt sich bei mir ja als endliche Theorie, also nicht als Theorie über alles. Und das heißt auch nicht über alles, worüber die kritische Psychologie sich in ihrer Praxis verbreitet und in ihrer Deliberation verbreitet, sondern als Theorie über die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise und die Klassenverhältnisse, die sind. Da gibt es dann auch viel Raum für anderes. Insofern bleibt auch für mich die Aufgabe, wie ich das nenne, radikaler Philosophie, die sozusagen auch deliberativ und bewusst ohne Gegenstand sich darum kümmert, solche Fragen, die blockiert sind, freizuschaufeln. Also ich würde das, was ich erzählt habe, selber nicht als Wissenschaft, sondern als Philosophie klassifizieren, und es hat deliberativen Charakter und nicht den Charakter von abschließenden Erkenntnissen. Und dann würde ich nochmal gerade an die Runde fragen, weil ich kenne den Holz ganz wenig. Ich habe irgendwie mal eine Kritik gehört, dass er als stalinistisch verortet wurde, und das weiß ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, das kann auch die Ecke nicht mehr sein, weil ihr zum Beispiel die hat, wenn man jetzt mal den Reich dazu nehmen würde, der Reich hat ja versucht, direkt zu intervenieren therapeutisch, auf der Basis von der Psychoanalyse. Ich weiß aber, das Verhältnis von Reich zur marxistischen Theorie kenne ich alles gar nicht. Das ist also, das würde ich vorschlagen, jetzt hier nicht reinzumischen. Da sind nochmal eine ganze Reihe von zusätzlichen Vermittlungen zu untersuchen. Aber man muss dann natürlich auch sagen, auch die kritische Psychologie hat ihre Therapie. Ja, schon. Also, aber die Analyse hat ja sozusagen die Therapie, also soweit ich das mitbekommen habe, ist die doch eher trotz der Gesellschaftstheorie nicht auf eine breite Basis gestellt worden, wie es der Reich meines Wissens versucht hat, sondern ist doch eher ein elitäres Projekt gewesen. Also nicht von Anfang an, es gibt in den 20er und frühen 30er Jahren, in den 20er Jahren in Wien die Auseinandersetzung um die Laienanalyse. Da wird es erst aufgegeben. Ursprünglich war es klar, dass natürlich der eine Lehranalyse hinter sich hat, der ist irgendwie weiter und könnte anderen auch dabei helfen, aber der Gedanke der Laienanalyse war erstmal ganz normal und auch in den Wiener Einrichtungen im Schwange. Dann hat sich aber herausgestellt, dass da dann Probleme auftraten, und da hat man sich nur zu helfen gewusst, indem man gesagt hat, dann schließen wir die Analyse für diejenigen, also beschränken sie auf diejenigen, die die Lehranalyse hinter sich haben. Aber das ist jetzt wirklich ein ganz anderes Thema. Also ich wollte jetzt auch nicht über die kritische Psychologie im Allgemeinen reden und über das Verhältnis von Psychologie und Psychoanalyse, sondern ich wollte reden über, was die marxische Theorie hier beizutragen hat. Und da habe ich ein paar konkretere Vorschläge gemacht, die allerdings dann für mich mit der Konsequenz verbunden sind, diese allgemeine Anbindung der kritischen Psychologie an den herrschaftlichen Charakter und handlungsrestringierenden Charakter kapitalistischer Verhältnisse viel zu allgemein zu halten. Sondern da muss man spezifischer auf die unterschiedlichen Klassenverhältnisse und die Art, wie Individuen in sie eingebunden sind, eingehen. Also man könnte da jetzt an der Stelle sagen, dass Holzkamp bisher insofern mit einschließt, als dass er für das kapitalistische System mit Hilfe der historisch-empirischen Ebene eben spezifische Dynamiken des Psychischen ausmacht, was auch immer das sein mag, also das Menschliche, das, was den Menschen ausmacht. Und die genaueren Spezifiken, die Ihnen da jetzt fehlen, eigentlich für Holzkamp. Also auf der einen Seite ist er natürlich auch in seiner Theorie offen dafür, diese historisch-empirischen Befunde weiter auszubauen. Das ist ja sowieso klar, das tut ja noch niemand, das ist das eine Problem. Also da müsste man sich halt auch mal hinsetzen und das mal angucken. Und auf der anderen Seite kommen die beiden Ebenen sich ja entgegen, die kommen ja aufeinander zu. Also ist eben die Frage, was konkret gehört dann zur aktual-empirischen Ebene? Also was erfasse ich damit? Ja, ich würde ja noch einen kleinen Schritt weitergehen. Also ich denke, Holzkamp spricht ja auch von Kategorialanalyse. Und die hat ja, sagen wir mal, erstmal einen begrifflich immanenten Charakter. Für die Kategorialanalyse müsste die marxische Theorie weit mehr genutzt werden. Da müsste die marxische Theorie weit intensiver und differenzierter genutzt werden. Und das ist ihm durch ein bestimmtes Verständnis, das er von Engels übernimmt, und das ist wahrscheinlich der Grund des Stalinismusvorwurfs, wird ihm das eher verstellt als ermöglicht. Also die konkreten Formen und Verhältnisse, die Marx im Kapital dargestellt, spielen für Holzkamp eher keine Rolle. Das halte ich für einen Mangel. Aber das ist dann nicht nur auf der Ebene der historisch-empirischen Analyse, sondern auf der Ebene der Kategorien, die zu korrigieren. Also das geht dann schon ziemlich weit. Und dazu kommt, dass wir, das ist bei Holzkamp gar nicht thematisiert, dass wir eben nicht nur mit der Kapitalherrschaft in unseren konkreten Gesellschaftsformationen und damit auch in unserem Leben zu tun haben, sondern auch mit anderen Herrschaftsverhältnissen. Das ist bei ihm gar nicht Thema. Das ist ja fast jetzt, also für ihn ja, will ich mal so ein bisschen verteidigen, ja, die Lebenslage erfassen. Das ist ja das Konzept, was das einschließen soll gegenüber der Position. Bei der Erfassung der Lebenslage kommt das ja alles vor, weil die Betroffenen das dann auch artikulieren. Ja. Aber meine These wäre eben auch schon auf der Ebene der Kategorialanalyse, muss man eben Geschlechterverhältnisse, Verhältnisse der internationalen Abhängigkeit, Überbleibsel früherer Herrschaftsverhältnisse, ne, Leibeigenschaft in Europa, Sklaverei in den USA mit einbeziehen. Schon kategorial, nicht bloß erst historisch-empirisch. Also insofern ist der Widerspruch ein konstruktiver. Es ist nicht so, dass ich sage, das muss man nicht machen, sondern hier muss man die Marx'sche Theorie in anderer Weise ernst nehmen. Gleichzeitig aber, wenn man so will, relativieren, indem man auch erkennt, dass es andere theoretische Bezüge gibt, die man da fruchtbar machen muss. Sie haben da so einen intersektionalen Ansatz. Ja. Jetzt haben wir nochmal einen neuen. Also vielleicht, ich bin ein bisschen, also ich glaube, ich schnall das noch nicht so ganz mit der wissenschaftlichen Theorie, die oder der allgemeinen Theorie und wie in einer allgemeinen Theorie der kapitalistischen Gesellschaft genau andere nicht kapitalistische Herrschaftsverhältnisse dann irgendwie mitgedacht werden können, wenn das irgendwie wieder in die Kategorien selber reinkommen soll, weil das sind ja dann auch historisch kontingente Konstellationen, die sich da ergeben. Oder würden Sie sagen, es gibt dann für Geschlechterverhältnisse auch wieder sowas wie eine allgemeine Theorie? Also eine allgemeine Theorie des Patriarchats, ne? Nicht als allgemeine Theorie der Geschlechterverhältnisse. So eine allgemeine Theorie des Patriarchats würde ich schon für wünschbar halten. Gibt es auch Ansätze zu dem? Das muss man sich aber ziemlich zusammensuchen, weil das, während für die kapitalistische Produktionsweise Marx sich diese Mühe gemacht hat, ist das für andere Bereiche sehr viel schlechter entwickelt. Aber diesen Gedanken muss man sich da schon machen. Und kategorial bezog sich jetzt nicht auf die Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie. Also da jetzt auch noch die Geschlechterverhältnisse fragstücken zu wollen, halte ich für wenig klug, sondern auf der Ebene der Kategorialanalyse, wie sie Holzkamp für die kritische Psychologie betreibt, muss man eben, wenn man sie transdisziplinär anlegt, die verschiedenen Beiträge der allgemeinen Theorien der unterliegenden Herrschaftsverhältnisse mit einbeziehen. Und eine Psychoanalyse hätte dann aber den Status einer deliberativen. Ich denke, auch die Psychoanalyse hat den Status einer deliberativen Theorie. Okay. Ich denke nicht, dass die wirklich einen in dem Sinne identifizierbaren Gegenstand hat. Aber da würde natürlich, viele Psychoanalytiker würden mir da genauso ins Gesicht springen wie kritische Psychologie. Könnte denn, also wenn man jetzt die Kategorie zum Beispiel, wenn man keine Kategorie allgemeine rassistische Unterdrückung hat oder ethnische Unterdrückung, dann würde doch geschehen, dass man die Struktur rassistischer Unterdrückung jetzt als Beispiel als persönliches Problem oder persönliche Handlungsrestriktion, die aber nicht für alle gilt, fassen. Wenn man jetzt nur diese Kategorie hätte, dann könnte man nicht erklären, warum manche Afroamerikanerinnen in Slums wohnen und manche jetzt Präsident werden, weil man dann möglicherweise nur diese Kategorie hat, also wenn man die Klassenkategorie nicht dabei hat. Und da ist es mir nicht klar, aber ich meine, das hat er jetzt gesagt, der hat die beiden Geschlechterkategorien und der Geschlechterverhältnisse nicht. Das heißt, er kann das dann immer nur so als, wie hast du es gesagt, im Feld sozusagen oder in den persönlichen Lebensbedingungen, ich kenne die Begriffe nicht so fassen. Ist das so? An wen geht es jetzt? An mich dann. Ich habe es nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Kannst du die Frage noch mal kurz in drei Stichpunkten zusammenfassen? Ja. Wenn eine Theorie, die Kategorie Geschlechterverhältnisse und Rassismus fehlt, dann kann sie Erscheinungen, wie jetzt zum Beispiel einen schwarzen Präsident, irgendwie nur auf der Ebene von, jetzt fehlt mir halt die Kategorie, die du vorhin genannt hast, Lebenslage fassen. Lebenslage ist jetzt keine Kategorie, es ist jetzt, da gehen gerade Sachen durcheinander, aber also grundsätzlich, ich glaube, die Frage kann jetzt jeder im Raum beantworten, wenn in der Theorie Rasse nicht konzeptionalisiert wird, dann kann die Theorie nicht Rasse konzeptionalisieren, ist schon klar. Also, ja, was passiert da in der Holzkammschen? Ja, das ist ja da versucht worden. Also es ist nicht so, dass das nicht existiert. Und das ist schon versucht worden. Ich denke, da müsste man, so wie man bezogen aufs Kapital, was ich versucht habe, ein paar Punkte zu illustrieren, mehr tun müsste, müsste man auch in Bezug auf Rasse mehr tun, als nur allgemein die Kategorie der rassischen Unterdrückung zu bilden. Ne? Also es reicht eben auch nicht, die Kategorie der kapitalistischen Ausbeutung zu bilden, um schon zu begreifen, wie diese Gesellschaft tickt, sondern diese Gesellschaft hat eben ganz viele spezifische Mechanismen, mit denen sich diese kapitalistische Ausbeutung reproduziert. Und ich vermute, sie hat auch eine ganze Menge spezifische Mechanismen, mit denen sich geschlechtsspezifische Herrschaftsverhältnisse reproduzieren und auch rassische Diskriminierungs- und Herrschaftsverhältnisse reproduzieren. Und diese müssen differenziert als solche objektive Kategorien aufgearbeitet werden, bevor man in die empirisch, ob historisch-empirische oder aktual-empirische Forschung geht. Das ist eigentlich der Punkt. Also ich fordere an der Stelle ein Mehr an differenzierter Theorie. Aber ich denke, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, dann habe ich wirklich jetzt offenbar sie zum Schweigen gebracht, was mir leid tut, aber ich hoffe, das führt noch zu weiteren Überlegungen. Und dann, wie gesagt, wenn Sie den PowerPoint haben wollen, müssen Sie den Zettel, der rumläuft, ausfüllen. Dann schicke ich Ihnen den PowerPoint zu. Und es hat jemand aufgenommen. Ich hoffe, ich kriege davon eine Kopie. Dann kann ich auch diese Kopie rummelden, wenn das nicht ein zu üppiges Format ist.